Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass jährlich ein Verfassungsschutzbericht veröffentlicht wird, in dem aufgelistet wird, was alles an Verfassungsverletzungen, an Verfassungsbrüchen stattgefunden hat. Da könnte da zum Beispiel drinstehen, dass die Bundeswehr jenseits des Grundgesetzes, jenseits der Friedenspflicht, das Artikel 26 Grundgesetz, im Ausland eingesetzt wird und dort Menschen tötet und eben auch Unbeteiligte tötet. Oder es könnte dann drinstehen, dass der Bundesgesetzgeber im letzten Jahr schon mehrfach die Elementarnorm des Grundgesetzes, nämlich dass die Menschenwürde unantastbar ist, missachtet hat. Das ist nicht etwa nur ein Vorwurf von irgendwelchen Helden auf den Linken, sondern, meine Damen und Herren, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, diese Verletzung der Menschenwürde, und zwar in den beiden Urteilen im letzten Jahr noch einmal zum sogenannten Lauschangriff, also zur Überwachung, kann ich aber von der Wohnung A, und B zum Luftsicherheitsgesetz. Worum ging es? Das ging darum, dass dieses Gesetz der Regierung erlaubt, Flugzeuge abzuschießen, Passagierflugzeuge abzuschießen, die im Verdacht stehen, von Terroristen entführt zu werden und als Terrorwaffe eingesetzt zu werden, so wie am 11. September. Da hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass also eine solche Ermächtigung, unschuldige Menschen zu töten, durch staatliche Gewalteinwirkung mit der Menschenwürde unvereinbar ist. Alles das könnte, meine ich, nach einem solchen Bericht aufgelistet werden. Es gibt auch einen solchen Bericht, der an der Bezeichnung Grundrechte Report, der kommt jährlich raus, seit jetzt zwischen gut 10 Jahren, wird aber nicht etwa vom Bundesinnenministerium herausgegeben, sondern von einer Gruppe von 9 Bürgerrechtsorganisationen, der dieser Grundrechte kurz benannt wurde, nämlich da vertrete dort eine kleine linke Juristenorganisation, die als Herausgeber dieses Grundrechtsreports das aufgelistet. Aber Sie können sich vorstellen, das ist natürlich keine offizielle Stellungnahme. Es gibt einen offiziellen Verfassungsschutzbericht. Da stehen aber, da werden Sie über diese Verfassungsverletzung durch die Exekutive und durch den Gesetzgeber kein Sternwörtchen finden, sondern dort ist dann die Rede von den Extremisten, die und hier ihr Unwesen treiben in der Bundesrepublik Deutschland, also extremistisch angehaucht und voll extremistisch und so weiter und so weiter. Wobei ich als Jurist natürlich ganz große Probleme habe, weil der Begriff des Extremismus völlig verwaschen ist, völlig unklar ist. Da kann man ganz verschiedene Dinge in einen Topf werfen. Deswegen lehne ich den Begriff des Extremismus ab. Das ist kein wissenschaftlicher Begriff, das ist ein politischer Kampfbegriff. Ich selber würde dann sehr viel genauer zum Beispiel von Neonazis sprechen, wenn es eben solche Leute geht. Tatsächlich findet sich dieser Begriff Extremismus auch in gar keinem Gesetz. Ja, das ist interessant. Der findet sich zwar im Verfassungsschutzbericht, aber er findet sich in keinem Gesetz. Auch nicht im Gesetz, das die Befugnisse Aufgabe der Verfassungsschutzämter regelt. Das Wort Extremismus kommt darin nicht vor. Das ist ein reiner politischer Begriff, um also unterschiedliche Dinge in einen Topf zu werfen und politisch dann bekämpfen zu können. Wenn man sich diesen Bericht anschaut, der offiziell firmiert als Verfassungsschutzbericht, muss man sagen, damit wird eigentlich der Sinn und die Intention der Verfassung auf den Kopf gestellt. Ein sehr kluger Politiker hat sehr klar erkannt, worin eigentlich der Sinn unserer Verfassung besteht. Ich werde diesen Politiker zitieren. Er hat 1996 beklagt, das werde ich jetzt häufig zitieren, dass unsere Verfassung immer stärker zur Kette würde, die den Bewegungsspielraum der Politik lahmlegt. Er hat recht. Wolfgang Schäuble, damals noch CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender am Deutschen Bundestag, wir wissen, nachdem er Innenminister war, ist inzwischen Finanzminister, also einer der führenden Köpfe der Politik, hat sehr klar erkannt, dass die Verfassung eine Kette bildet, die der Regierung eben, ja, Begrenzung auferlegt. Und das ist dem Herrn Schäuble und auch anderen ehrlichen Leuten durchaus ein Klotz am Bein. Das heißt, die Verfassung ist eben nicht etwas, das die Regierung gegen den Bürger und gegen die Bürgerin ausspielen kann, sondern die Aufgabe der Verfassung besteht eben gerade darin, den Bürgern und den Bürgern Freiheitsrolle zu verschaffen und zugleich die Macht der Regierung und die Macht der Staatsgewalt ganz generell einzugehen. Das ist die Aufgabe der Verfassung, wie sie auch ursprünglich gedacht wurde, wenn Sie mal an die ersten Länder dachten, also die französische Revolutionsverfassung zum Beispiel, dann natürlich die amerikanische Verfassung, die ja aus der Zeit vor 200 Jahren, entstand 1776 von den Amerikanern Virginia Bill of Rights und dann 1789 sozusagen die erste Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution. Das war genau die Intention dieser Verfassungsdokumente, der ersten modernen Verfassungsdokumente der Staatsgewalt, Ketten anzugehen. Insofern hat Schäuble tatsächlich recht, denn das wird klar. Er beklagt das mit dem Impetus, diese Ketten abzuschaffen. Und wenn Sie sagen, nun, das ist vielleicht ja der geistesgeschichtliche Hintergrund, aber kann man das denn auch bei unserem Grundgesetz festmachen? Ich sage ja. Wenn Sie sich mal unser Grundgesetz anschauen, dann geht es los mit einem sehr pathetischen Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der erste Satz nach der Präambel im Grundgesetz. Warum steht das am Anfang? Weil das Grundgesetz eine Antwort ist auf das Nazi-Regime, auf die Schreckensherrschaft der Nazis. Ganz bewusst hat man den Anfang des Grundgesetzes nicht Darstellung oder Charakterisierung der Staatsgewalt gestellt, sondern Menschenrechte, die Freiheitsrechte des Einzelnen. Die Unantastbarkeit der Menschen wird jetzt eine direkte Antwort auf die Gräuel des Nazi-Regimes, auf die KZs, auf die Menschenversuche und so weiter und so weiter und so weiter. Also gerade darin, dass sozusagen die Freiheitsrechte am Anfang stehen, bringt die Verfassung zum Ausdruck, dass etwas ist, das die Bürger helfen soll gegen den Machtanspruch des Staates. Ganz interessant ist, dass das Bundesverfassungsgericht lange Zeit gebraucht hat, um diesen Hintergrund des Grundgesetzes ganz deutlich auch zu formulieren. Es hat das jetzt in einer durchaus umstrittenen Entscheidung gemacht. Es hat tatsächlich deutlich formuliert, dass das Grundgesetz eine Gegenverfassung zur Nazizeit sei. Diese Entscheidung möchte ich kurz zitieren. Sie stammt vom 4. November 2009. Sie sehen also eine noch sehr junge Entscheidung für juristische Zeitläufe. Werde ich Ihnen vorlesen. Das bewusste Absetzen von der Unrechtsherrschaft des Nationalsozialismus war zentrales Anliegen aller an der Entstehung, die Inkraftsetzung des Grundgesetzes beteiligten Kräfte, insbesondere auch des Parlamentarischen Rates, und bildet ein inneres Gerüst der grundgesetzlichen Ordnung. Das Grundgesetz kam weiter geradezu als Gegenentwurf zu dem Totalitarismus, der durch das nationalsozialistische Regime gedeutet werden und ist von seinem Aufbau bis zu viele Details darauf ausgerichtet, aus den geschichtlichen Erfahrungen zu lernen und eine Wiederholung solcher Grundrechts ein für alle Mal auszuschließen. Eine sehr interessante Aussage des Bundesverfassungsgerichts, die ich nur unterstreichen kann, tatsächlich also das Grundgesetz entstanden als Gegenverfassung zur Nazi-Herrschaft. Natürlich, das wissen Sie sicherlich alle, wenn Sie sich damit beschäftigen, wir haben ja auch einige Juristen unter uns, das Grundgesetz enthält selbstverständlich Schwächen. Gar keine Schwächen. Es gibt Schwachpunkte im Grundgesetz. Es fehlen zum Beispiel soziale Grundrechte, wie das Recht auf Arbeit, das Recht auf Bildung, das Recht auf Wohnraum. Die finden Sie in den Landesverfassungen, die finden Sie aber nicht im Grundgesetz. In gleicher Weise fehlt im Grundgesetz eine Regelung zur Volksgesetzgebung auf Bundesebene. Das Volk wird also noch weitgehend sozusagen, soll repräsentiert werden durch die Abgeordneten, aber die Möglichkeit des Volksentscheids auf Bundesebene ist im Grundgesetz nicht verankert. Weil wir eine ganz merkwürdige Sache haben. Wir haben nämlich in dem zentralen Artikel 20, Absatz 2, die Aussage, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, dann kommt die wird vom Volke in Wahlen und Abstimmung und durch besondere Organe, und dann kommen die drei Teilgewalten. Also die Abstimmungen werden durchaus genannt. Und wenn Sie jetzt mal nachforschen, woran liegt das eigentlich, dass so etwas im Grundgesetz nicht drinsteht? Die Antwort ist recht einfach. Das Grundgesetz ist gar nicht als echte Vollverfassung entstanden, sondern das Grundgesetz sollte ein Provisorium sein. Darüber waren sich der Parlamentarische Rat einig und daher kommt auch dieser merkwürdige Name Grundgesetz. Ja, normalerweise heißt so ein Dokument ja Verfassung, der und der Staat ist dann, aber unsere Verfassung heißt eben nur Grundgesetz. Das ist auch nicht entstanden, das ist auch nie einer Volksabstimmung zugrunde gelegt, das ist also nie vom Volk sozusagen legitimiert worden. Alles das lässt sich erklären mit dem provisorischen Charakter. Man wollte also eine Übergangsverfassung schaffen. Warum? Weil man ja dachte, dass Westzonen, das Grundgesetz ist ja für die damaligen Westzonen geschaffen worden, dass es sozusagen bald keine Vereinigung der Westzone mit der damaligen Ostzone geben würde. Und das haben alle Politiker immer wieder auch postuliert. Und das, deswegen hat man gedacht, das Grundgesetz ist ein Notar, wie ein Politiker damals sagte, für eine kurze Zeit, bis dann eben das deutsche Volk sozusagen in freier Entscheidung sich eine neue Verfassung gibt, so wie es nach wie vor in Artikel 146, im letzten Artikel des Grundgesetzes, auch drinsteht. Also insofern muss man diese Schwächen des Grundgesetzes erklären, aus der Situation, dass man nur die Fragen regelt, wollte man eben schnell einfach und die spannenden Fragen eben offen gelassen hat. Das ist der Grund, warum wir keine Sozialgerichte haben und auch keinen Volksentscheid haben. Natürlich wäre es schon längst an der Zeit nachzubessern, aber Sie wissen, dafür brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit und wichtig und ja, entscheidende Politiker sind nicht bereit, so etwas hineinzuschreiben, in das Grundgesetz zum Beispiel Volksentscheid einzuführen. Ja, trotzdem, ich habe gerade gesagt, das Grundgesetz hat viele Fragen offen gelassen. Und damit kommen wir eigentlich auch zu dem zentralen Thema. Was erlaubt das Grundgesetz? Das Grundgesetz erlaubt eine ganze Menge. Ich werde Ihnen einen Artikel vorlesen. Ich habe Ihnen ein wunderschönes, ganz kleines, sehr handhabbares Grundgesetz mitgebracht. Das kann man nur mit sich führen. Also das ein Politiker auf Wetter hat ja mal gesagt, ich kann das Grundgesetz nicht ständig mit dem Arm tragen. Dies passt sogar eine kleine Tasche hinein. Das ist ein Indikationsexemplar vom Bundesverfassungsgericht übrigens. Das hat das verteilt anlässlich des Verfassungstages. Und ich werde Ihnen jetzt meinen Artikel vorlesen, den Sie vermutlich dazu anders finden oder verorten würden. Und zwar ist das der Artikel 15. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder an Reformen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Wir haben hier eine Ermächtigung zur Vergesellschaftung. Diese Norm ist zwar nie angewandt worden, aber sie zeigt, dass die Marktwirtschaft, manche sagen auch Kapitalismus, das dieser Begriff präziser bezeichnet, überhaupt nicht im Grundgesetz festgeschrieben ist. Und das Grundgesetz ist offen für die Abschaffung des Kapitalismus. So deutlich muss man das sagen. Im Parlamentarischen Rat war man nicht der Meinung, dass man die Marktwirtschaft, auch die soziale Marktwirtschaft, verfassungsrechtlich festschreiben müsste. Sodass das Grundgesetz nach wie vor offen ist für eine Umgestaltung in verschiedenen Formen, wenn man das mal machen will. Ich selber bin also auch sehr dafür, eher von Vergesellschaftung zu sprechen, nicht von Verstaatlichung, weil Verstaatlichung bedeutet, dass wenn doch wieder hierarchische und demokratische Regierungen diese Möchte entscheiden treffen, wenn sie mal an das traurige Schicksal der Landesbanken denken, die also wirklich versucht haben, zu spekulieren und dabei also sozusagen viele Schulden verursacht haben. Ich will das im Einzelnen nicht ausführen. Also Vergesellschaftung ist tatsächlich was anderes als Verstaatlichung, weil damit impliziert ist, dass diese Unternehmen, die vergesellschaftet sind, auch einer demokratischen Kontrolle, wie das Ganze funktionieren, aber auch erzählte Wörter, zugeführt werden soll. Ganz interessant, es gibt natürlich Normtexte, in denen die Marktwirtschaft, sogar die freie Marktwirtschaft, festgeschrieben ist. Das ist aber nicht das Grundgesetz, sondern das ist juristisch auch sehr bitter, würde ich sagen. Das ist zum Beispiel geltende Fassung des EU-Vertrages. Im Vertrag von Lissabon, der EU-Vertrag wird ja auch weitergeschrieben, letzte Änderung gegen den Vertrag von Lissabon, steht tatsächlich an mehreren Stellen drin, gewährleistet ist die freie Marktwirtschaft. Ja, das heißt, da haben wir wirklich sehr viel mehr Probleme damit, dass hier sozusagen die gegenwärtige Status quo der Machtverhältnisse versucht wird, juristisch festzuschreiben. Das kann man aber eben nicht im Grundgesetz anlasten, sondern das kann man den Politikern anlasten, die diese Verträge, die EU-Verträge ausgehandelt haben. Und da haben wir ein großes Problem natürlich, weil der Europäische Gerichtshof eben sagt, und da folgen Politiker eben auch, dass das Europäische Unionsrecht Vorrang hat gegenüber dem Grundgesetz, also gegenüber dem sogenannten nationalstaatlichen Recht. Das wollte ich auch nicht vertiefen, ich wollte es nur ganz kurz erwähnen. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, das Grundgesetz erlaubt zwar Vergesellschaftung, was es allerdings nicht erlaubt, wäre die Errichtung einer Diktatur. Das ist völlig klar, indem es Freiheitsrechte konstruiert, verbietet es selbstverständlich diktatorische Maßnahmen, es verbietet gewaltsame Unterdrückung. Das ist völlig klar. Also ich sage mal, ein stalinistisches System ist ganz sicherlich mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Aber da sehe ich eigentlich auch kaum Gefahren, muss ich sagen. Die Gefahren für das Grundgesetz sehe ich ganz anders, sehe ich auf ganz andere Weise. Ich sehe sie darin, dass der Staat immer mehr sozusagen durchökonomisiert wird, immer mehr zu einem Dienstleistungsbetrieb für das Kapital umgewandelt wird in Deutschland, nicht nur in Deutschland. Da gibt es ganz verschiedene Beispiele dafür. Ich nehme mal den Bereich der Hochschulen. Ich selber bin im Ausland über 20 Jahre in der Hochschule beschäftigt. Und da gibt es wirklich etwas, was man als Revolution bezeichnen kann bei der Hochschule. Tatsächlich erleben wir in den letzten Jahren eine ganz massive Unterwerfung der Hochschulen unter die Verwertungsinteressen des Kapitals. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass immer mehr die Auftragsforschung für Unternehmen als Positivum gewertet wird, dass über die Qualität eines Hochschullehrers entscheiden soll, wie viel Drittmittel er einbringt. Was heißt denn Drittmittel? Bitte schön, Drittmittel ist nichts anderes als das Geld, was von privaten Firmen zum Beispiel kommt, um eben dann natürlich bestimmte Ergebnisse legitimiert zu bekommen, abgesegnet zu bekommen. Das ist durchaus eine massive Gefährdung für die Freiheit der Forschung und Lehre, die ja im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 verankert sind. Zugleich erleben wir eine Entdemokratisierung der Hochschulen. Die Hochschulen haben ja als Körperschaft des öffentlichen Rechts eine demokratische Selbstverwaltungsstruktur und die wird jetzt schrittweise ersetzt, das ist der Unterschied in einzelnen Bundesländern, aber in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ausgeprägt ist, durch sogenannte Hochschulräte. Wer sitzt da drin? In diesen Hochschulräten, da sitzen zum Beispiel Unternehmensvertreter drin, die über das Wohl und Weh, über die Mittelverteilung von Hochschulen, die ja nach wie vor über das Gelder finanziert werden, bestimmen. Also Menschen, die demokratisch überhaupt nicht legitimiert sind, nur dadurch legitimiert sind, dass sie gesellschaftliche Macht repräsentieren und über viel Geld verfügen, die sitzen in den Hochschulräten drin und haben einen ganz entscheidenden Anteil über die Zukunft dieser Hochschulen zu befinden. Ein weiterer Ausdruck dieser Entwicklung ist die Beschränkung, also die Verbindung des Studiums, zum Beispiel mit Bachelor- und Master-Studiengänge, die Verbindung des Studiums, darum geht es nämlich letztlich. Und die Beschränkung des Studiums auf die bloße Employability, also auf die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen und Absolventinnen, die sollen also nicht groß in der Weltgeschichte herumfragen, sondern die sollen fit sein für einen ganz bestimmten Beruf, wobei das natürlich auch widersinnig ist, weil heutzutage eben gerade auch bei akademischen Berufen verlangt wird, dass man eben sich einstellen kann, dass man bestimmt, dass man Hintergründe von Entwicklung erfassen kann. Also dieses bloße Einbinden auf irgendwelche Techniken mag auf den ersten Blick der Employability dienen, aber in Wirklichkeit ist es sehr verhängnisvoll und ich muss sagen, es ist also absolut zum Schaden der jungen Studierenden heute, wenn ich das erlebe, unter welchen Zwängen heute studiert werden muss, dass im Grunde gar keine Zeit mehr da ist, um irgendwie ganz andere Dinge anzuschauen, ist das eigentlich sehr betrüblich und ich befürchte, viele werden dann später auch ihr Studium eher negativ zurückblicken und sagen, das war eine sehr anstrengende Zeit, das war im Grunde so die Fortsetzung der Schule, nur eben noch mit sehr viel mehr Prüfungen und so weiter und so weiter. Ein Ausdruck eben einer Gefahr für, ja, für eine, zum Beispiel eben auch für die Freiheit von Forschung und Lehre. Es gibt viele weitere Beispiele für Gefahren für das Grundgesetz, zum Beispiel dadurch, dass die heutigen technischen Möglichkeiten der Instrumente der Telekommunikation. Immer mehr Menschen bedienen sich elektronischer Formen der Kommunikation. Und das führt auch dazu, dass immer mehr Menschen auch auf diese Weise überwachbar sind und werden auch überwacht. Denken Sie nur an das Beispiel der Vorratsdatenspeicherung, dass zum Beispiel alle Telekommunikationsdaten gespeichert werden für 6 Monate. So ist es beschlossen worden, natürlich erstmal durch die EU. Dann hat die Bundesregierung das der Bundestag das übernommen durch eine gesetzliche Regelung. Das Bundesverfassungsgericht hat es dann in gewisser Weise gebremst, aber auch hat es das Bundesverfassungsgericht nicht grundsätzlich gesagt, dass so etwas nicht stattfinden darf, sonst hat nur gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen dürfen diese Daten weitergegeben werden. Wir haben also weiter die Entwicklung, dass die Methoden, dass sozusagen das Ausnutzen elektronischer Kommunikationsmittel, das fängt an, man telefoniert mit dem Handy und geht natürlich dann bis zu E-Mails, das geht dann bis zum Surfverhalten im Internet und so weiter. Alles das wird sozusagen elektronisch erfasst, das, ohne ob das ein Absicht dahinter steckt, aber es kann eben in dieser Weise, es wird zudem ausgewertet, denken Sie an Vermittlung von Fluggastdaten in den USA. Denken Sie an das System ELENA zum Beispiel, die elektronische Entgelterfassung. Also es gibt ganz viele Beispiele, in denen der Bürger immer mehr mit einer Überwachungsstruktur überzogen wird. Auch das ist mit dem Sinn der Freiheitsrechte, den Bürger sozusagen zu schützen vor staatlicher Observanz, immer weniger vereinbar. Ein letztes Beispiel, von wo eigentlich die Gefahren drohen, ist, dass das Kriegführen immer mehr zu einem normalen Faktor wird. Das Grundgesetz hat ganz klar eine Absage erteilt, den Kriegführern hat gesagt, die Bundeswehr hat die Aufgabe der Verteidigung, aber sie soll nicht ein weltweit eingesetzter Militärdienstleister sein. Wir erleben eben, dass die Bundeswehr sozusagen eine Anführungsstrichen Normalisierung stattfinden soll. Das heißt, die Bürger und Bürgerinnen sollen daran gewöhnt werden, dass die Bundeswehr eben Krieg führt. Man hat vorher die Bundeswehr so hingestellt, dass das eine Truppe von Brunnenbauern, die also noch gar nicht damit nichts anderes tun, als Brunnen zu bauen, um die Kinder mit Bomben zu verwöhnen. Inzwischen wissen wir, dass das also alles Unsinn ist und dass die deutschen Soldaten dort genauso an militärischen Aktionen beteiligt sind wie ihre amerikanischen Mitstreiter, Kollegen, Kolleginnen und so weiter. Interessant ist, dass der ehemalige Bundespräsident das offen gesagt hat. Er hat gesagt, Deutschland muss sich daran gewöhnen, dass Krieg auch für Wirtschaftsinteressen geführt wird. Daraufhin ist etwas Merkwürdiges passiert. Er suchte sich da eine Zustimmung bei der Bundeskanzlerin und man hat ihn dort wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Man hat gesagt, das brauchen wir nicht. Das war völlig klar, das wollen wir nicht brauchen. Und daraufhin ist es so, dass er seinen Rücktritt erklärt, wie Sie alle wissen. Interessanterweise haben alle Medien es verstanden, über die Äußerung, die er getan hat, diese ehrliche Äußerung, überhaupt gar keine Diskussion sich entwickeln zu lassen. Es wurde dann nur darüber spekuliert, warum er denn eigentlich zurückgetreten ist. Aber der Grund, was eigentlich er wirklich gesagt hat, dass er nämlich ehrlich gewesen ist, ist überhaupt nicht erwähnt worden. Das wäre nämlich dann doch sehr peinlich auch gewesen für die herrschende Klasse in Deutschland, wenn man das so deutlich eben auch zu gegeben hätte. Ja, damit zurück zu der Eingangsfrage, was oder wer schützt eigentlich die Verfassung? Der Verfassungsschutz, genauer gesagt, Ämter für Verfassungsschutz tun es nicht, sie können es auch gar nicht, weil sie ja Teil der Exekutive sind. Und ich habe ja eingangs gesagt, das Grundgesetz richtet sich eigentlich gerade gegen den Machtanspruch der Exekutive. Deswegen sind solche Behörden nur völlig ungeeignet, ganz abgesehen von der Kette von Skandalen. Denn das letzte ist zum Beispiel das Skandal, dass Verena Becker, eine der bekannten Terroristinnen der RAF, vermutlich, also Nachweis kein Zertifikat, vermutlich eine V-Frau des Verfassungsschutzes gewesen ist und deshalb auch gedeckt wurde und nicht verurteilt wurde. Jetzt steht sie gerade vor dem Strafgericht und jetzt gibt es auch eine interessante Untersuchung, also anhand von Indizien, dass das der Grund ist. Sie wurde also planmäßig gedeckt und es wurde planmäßig verhindert, dass sie verurteilt und angeklagt wurde, wegen ihrer Beteiligung an den Straftaten. Einfach besser, weil man sie als Quelle, die sagt man in der Handlungsordnung, nicht verbrennen konnte. Einer der letzten Skandale im Verfassungsschutz, es gibt eine ganze Reihe mehr, aber man muss eben auch dahinter erkennen, dass eine solche Institution tatsächlich gar nicht dazu imstande ist. Vielleicht lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen, wie das denn ist mit dem Bundesverfassungsgericht. Tatsächlich ist es so, dass sehr viele meiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen aus der Bürgerrechte eine große Hoffnung in das Bundesverfassungsgericht setzen. Dazu ist Folgendes zu sagen. Man darf absolut nicht die Augen davor verschließen, dass das Bundesverfassungsgericht die Verdienste erworben hat im Schutz der Freiheitsrechte. Den Sinn der Freiheitsrechte sehr gut herausgearbeitet hat, auch etliche Methoden zurechtgestutzt hat. Also geheimliche Austauschungsmethoden zum Beispiel zurechtgestutzt hat, aber keine einzige Entscheidung gesagt, diese heimliche Methode, zum Beispiel der Lauschangriff auf Boden, zum Beispiel die Online-Nutzung, zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, sei grundsätzlich verfassungswidrig. Es hat also immer praktisch den Anwendungsspielraum eingeengt und deshalb aber nie sozusagen eine Methode gänzlich für verfassungswidrig erklärt. Auf der anderen Seite gibt es durchaus negative Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, also gerade zur Frage Bundesvereinsätze, da hat das Bundesverfassungsgericht sich zum Teil sogar mit dem Wortlaut des Grundgesetzes weggesetzt, hat die Schriftleiter missachtet. Also die Bilanz muss sehr gemischt ausfallen. Man sollte ihn nicht auch blind auf das Bundesverfassungsgericht vertrauen, denn gleich man nicht sehen, durchaus anerkennen muss, dass es aus bestimmten Grundrechten wirklich eine sehr gute und lobenswerte Rechtsprechung entwickelt hat. Aber die Bilanz muss gemischt ausfallen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das Bundesverfassungsgericht eben kein Organ einer wie auch immer verstandenen Revolution ist, sondern das Bundesverfassungsgericht bewegt sich in einem bestimmten Spielraum sozusagen der Kritik, der Nichtanerkennung. Ein bekannter Kollege von mir, Ulrich Kapp-Preuß, hat das vor vielen Jahren einmal auch sehr schön zum Ausdruck gebracht. Die Entscheidung, das zitiere ich jetzt, die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichtskreises steht um die reale und die oszillierende. Er hat gesagt, die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts oszillieren stets um die reale gesellschaftliche und politische Macht. Also oszillieren müsste ich vorstellen wie so eine kleine Kurve, die aber nie so ganz weit ausschlägt, weder in die eine noch in die andere Richtung. Das trifft es eigentlich sehr gut. Also die Idee zur politischen Macht einfach auch durch den Wahlmodus der Richter und Richterinnen, die ja nur praktisch mit dem Willen, mit den Stimmen der großen Parteien in ihr Amt gelangen. Deswegen darf man eigentlich vom Bundesverfassungsgericht nicht erwarten, dass sie sozusagen ganz grundlegende Interessen beherrschen und damit in Frage stellen. So, damit kommen wir natürlich zu der Frage, ja, wer bleibt denn eigentlich noch, um die Verfassung zu schützen? Und da möchte ich dann wieder erinnern an die Intention der Verfassung, an die Frage, wer ist eigentlich die Instanz, die im Grunde die Verfassung für sich in Anspruch nehmen soll und auch in Anspruch nehmen kann. Und dann bleibt es tatsächlich bei der Frage, dass wir hier ein Problem der Volksrepublik haben. Mein längst verstorbener akademischer Lehrer Wolfgang Abendbrot hat das vor vielen Jahren schon sehr deutlich formuliert. Ich werde den Abendbrot zum Schluss hier zitieren. Meistens werden Hilfsmittel der Staatsgewalt, die sich selbst im Verfassungsschutzorgan halten, umgekehrt zu potenziellen Quellen der Gefährdung des Verfassungsschutzes. Eine demokratische Verfassung kann stets nur durch die demokratische Willensbildung des Volkes gewährleistet werden. Also das Volk selber ist eigentlich verantwortlich für den Schutz der Verfassung. In diesem Sinne meine ich durchaus, dass Verfassungsschutz not tut. Vielen Dank.